Wenn du schon so unmoralisch bist, muss es ausgerechnet ein Pferdedieb und Wegelagerer sein? Das wird dir noch teuer zu stehen kommen. Aber ich hätte es ja kommen sehen müssen. Schon als Kind hatte sie einen Kopf auf wie die Königin von England. Also sie hat wirklich geheiratet. Einen notorischen Verbrecher. Wenn ich meine Tochter, die die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, wegschenke, dann stürzt mein Haus ein und mein letzter Hund läuft weg. Ich würde mich nicht getrauen, das Schwarze unter dem Nagel wegzuschenken, ohne den direkten Hungertod herauszufordern. Bitte schau ihn dir doch erst mal an. Ist er etwa schön? Nein. Aber er hat sein Auskommen. Er bietet mir eine Existenz. Er ist ein ausgezeichneter Einbrecher. Dabei ein weitschauender und erfahrener Straßenräuber. Ich könnte dir die Zahlen nennen, wie viel seine Ersparnisse heute schon betragen. Einige glückliche Unternehmungen und wir können uns auf ein kleines Landhaus zurückziehen. Ebenso gut wie der Herr Shakespeare, den unser Vater so schätzt. Also, das ist alles ganz einfach. Du bist verheiratet? Was macht man, wenn man verheiratet ist? Ha? Nur nicht denken. Na, man lässt sich scheiden, nicht wahr? Ist das so schwer herauszubringen? Ich weiß nicht, was du meinst. Scheidung. Aber ich liebe ihn doch. Wie kann ich da an Scheidung denken? Sag mal, genierst du dich gar nicht? Mutter, wenn du je geliebt hast... Geliebt? Diese verdammten Bücher, die du gelesen hast, die haben dir den Kopf verdreht. Polly, das machen doch alle so. Dann mach ich eben eine Ausnahme. Ach, der Kerl hat überhaupt mehrere Weiber. Wenn der mal gehängt wird, meldet sich womöglich ein halbes Dutzend Weibsbilder als Witwen. Und jede womöglich noch mit einem Balg auf den Arm. Ach, Jonathan. Gehängt? Wie kommst du auf gehängt? Das ist eine gute Idee. Richtig, das gibt 40 Pfund. Ich verstehe dich. Beim Sheriff anzeigen. Selbstverständlich. Und außerdem wird er uns dann umsonst gehängt. Das sind zwei Fliegen mit einem Schlag. Nur, wir müssen wissen, wo er überhaupt steckt. Das werde ich dir genau sagen, mein Lieber. Bei seinen Menschen steckt er. Aber die werden ihn nicht angeben. Oh, das lass mich nur machen. Geld regiert die Welt. Ich gehe sofort nach Turnbridge und spreche mit dem Mädchen. Und wenn dieser Herr von jetzt ab in 2 Stunden sich auch nur mit einer einzigen trifft, ist er geliefert.